Goethe-Zertifikat A2. Modelltest 2. Hören, Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was haben die Leute am Sonntag gemacht? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus, A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Rosa, hattet ihr einen schönen Sonntag? Hallo Robert. Ja, leider war das Wetter ja nicht so toll. Aber ich hatte endlich mal einen ganz ruhigen Tag, ohne Stress. Und abends war ich im Kino und habe einen tollen Film gesehen. Sie hören jetzt den Text. Und dein Bruder? Naja, Thomas hat einen Ausflug gemacht. Wahrscheinlich mit dem Rad. Ja, das wollte er auch. Aber dann hat es angefangen zu regnen. Also ist er doch mit dem Auto an den See gefahren. Aber schwimmen, das war dann nichts für ihn. Zu kalt. Ja, aber das hat seine Freundin Julia nicht gestört. Sie war lange im Wasser. Wart ihr dann zusammen im Kino? Nein, die beiden waren müde. Und Lena konnte auch nicht mit. Sie ist ja krank und hat schon früh geschlafen. Sie hatte so starke Kopfschmerzen. Sie konnte noch nicht einmal lesen. Aber nach dem Kino habe ich noch Ali getroffen. Er hat mir von einem tollen Konzert erzählt, das er besucht hat mit den Rock-Hip-Hoppers. Tolle Musik. Und hast du auch Diana getroffen? Nein, diesen Sonntag nicht. Sie war am Wochenende mit ihren Eltern in den Bergen. Skifahren? Nein, es gab noch keinen Schnee. Sie haben eine große Wanderung gemacht. Bald ist Herbst und dann gibt es bestimmt schon etwas Schnee. Dann wollen sie Skifahren. Darauf freut sie sich jetzt schon. Ende hören, Teil 2.